morgens auf, meine Wohnung ist komplett verwüstet. Überall Hundehaare und ich habe keinen Hunger auf Frühstück. Ich habe so große Augen, damit ich dich besser sehen kann. 99 MCs, ihr seid all you can eat. Ich habe mich transformiert, alle haben Angst vor mir. Du bist nicht gefressen, du wirst mit meinen Haaren stranguliert. Ich streife durch die Stadt und suche nach schlechten Rappern. Erkenne von weitem große Catfish und denke mir, lecker. Ich sehe scheiße aus, egal, ich hab kein Spiegelbild. Du fragst dich, was wohl dieser Psycho mit dem Iro will. Ich hatte Hunger, jetzt ist deine Mutter wieder Single. Du musst nicht weinen, dein Vater ist jetzt im Hurensohn-Himmel. Jedes Mal, wenn der Mond aufgeht, wachsen mir Haare im Gesicht. Die Bullen stehen vor der Tür, doch ich erinnere mich nicht. Oh mein Gott, was hab ich bloß getan? Dessen Blut ist das an meiner Wand. Was macht dieser tote Mann? Ohne Innereien in meinem Schrank. Blocksberg-Style, zerschläge auf Kartoffelbrei zur Boxerei. Ich lauf Opfer in den Topf hinein. Heute ist schwarzer Sabbat, ein schwarzer Sabbat. Bei Körperwelten hab ich an einem Exponat geknabbert. Ich lese mir dein Kennzeichen durch, finde deine Stadt scheiße, beiße die Bremsschläuche durch. Heute Gangster-Rapper, damals Klassensprecher. Nach dem Battle kuschelt deine Gang im Aschenbecher. Es ist leicht aus deinem Dünndarm ein Springseil zu basteln. Ich finger deine Mama, bis wir schwimmen, heute wachsen. Du hast Kontergarantexte ohne Hand und Fuß. Aus Überzeugung ein Assi, ich führ mein Schweine und Gassi. Jedes Mal, wenn der Mond aufgeht, wachsen mir Haare im Gesicht. Die Bullen stehen vor der Tür, doch ich erinnere mich nicht. Oh mein Gott, was hab ich bloß getan? Dessen Blut ist das an meiner Wand. Was macht dieser tote Mann? Ohne Innereien in meinem Schrank. Reiß den Mutterficker auf! Reiß den Mutterficker auf! Missgeburten von den Felsen werfen. Ich seh ne Sternschuppe und wünsch mir deine Eltern sterben. Das ist 666-Tourismus. Eintritt frei für meine Feinde, es ist Buddhismus. Ich spring aus deinem Sarg, rach die Kippe danach. Es geht von hinten durch die Brust ins Auge in deinen Arsch. Scheiß auf den Dresscode, raus aus dem Körper. Rein in den Club, deiner Frau wachsen Hörner. Ich beiße Menschen in den Hals zu der Clap. Fesse Kleider und klingel dich aus dem Bett. Deine Frau vermisst dich, ich lass dich einlegen. Das ist dein Leben und dann lass ich mir dich einreden. Jedes Mal, wenn der Mond aufgeht, wachsen mir Haare im Gesicht. Die Bullen stehen vor der Tür, doch ich erinnere mich nicht. Oh mein Gott, was hab ich bloß getan? Dessen Blut ist das an meiner Wand. Was macht dieser tote Mann? Ohne Innereien in meinem Schrank. Jedes Mal, wenn der Mond aufgeht,